Mensch, von den Schultern abwärts ein Mensch, von den Schultern abwärts ein Mensch. Von den Schultern abwärts ein Mensch, von dem Scheitel aufwärts ein Mensch, von den Sohlen abwärts ein Mensch, von den Hüften aufwärts ein Mensch. Von den Schultern abwärts ein Mensch, von den Hüften abwärts ein Mensch, von den Hüften abwärts ein Mensch. Vermessen! Abgemessen! Wir sind abgemessen! Ganz vermessen! Betoniert, aufgebaut und abgebaut. Von den Lüften aufwärts ein Mensch, von den Sohlen aufwärts ein Mensch.